Andacht vom 11.10.2021, Reinhard Hirtler, zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Wahre Offenbarung. Am Pfingsttag, als die Kirche Jesu Christi geboren wurde, als 120 Menschen mit dem Heiligen Geist getauft wurden, sagte Petrus, dass das die Erfüllung dessen sei, was Joel angekündigt hatte. Damit kam ich lange nicht klar. Petrus sagte, das ist die Erfüllung der Prophetie von Joel. Aber das stimmte nicht. Joel prophezeite, dass Gottes Geist auf allem Fleisch sein würde. Aber diese 120 Menschen waren doch nicht alles Fleisch. Und außerdem stammten sie alle aus einem Land, aus Israel. 120 Juden wurden im Heiligen Geist getauft. Petrus hatte mit dieser Aussage nicht recht. Diese Prophetie von Joel galt nicht für den Zeitpunkt von Pfingsten. Ich studiere die Bibel jetzt seit 45 Jahren. Ich sagte, Gott, Petrus konnte doch nicht lügen, er hatte doch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist zeigte mir dann, das Prophetische ist so anders als das normale Leben. Es bezieht sich auf deine Zukunft und erfüllt sich dort. Das prophetische Wort Gottes erfüllt sich dann und du begreifst Folgendes. Das ist nicht das Ende meines Wegs, sondern der Anfang. Das ist einer der Fehler, den wir machen. Wir denken, mit der Initialzündung ist alles geschehen. Doch es ist erst der Anfang. Es gibt auch eine vollkommene Erfüllung einer Prophezeiung. Vom Anfang bis zum Ende dieser Prophezeiung musst du mit Gott gehen. Das ist ein wirklich wichtiger Vorgang. Ich erkläre das anhand eines Beispiels. Gott spricht ein prophetisches Wort. In dem Moment, wo es gesprochen wird, ist es wahr und lebendig. Als Gott zu Abraham sagte, er sei der Vater vieler Nationen, in diesem Moment war es Realität. Aber Sarah wurde erst später schwanger. Römer 4 erklärt das so, als ob es schon existiert hätte. In dem Moment, wo Gott es sagt, existiert es und ist wahr, auch wenn es noch nicht sichtbar ist. Paulus sagt, das Zeitliche ist sichtbar, das Ewige ist unsichtbar. Was also geschieht? Als wir unseren Glauben in die unsichtbare, wahre Wirklichkeit setzten, war das in unserer natürlichen Welt noch nicht sichtbar. Der Fehler, den viele machen, ist, sie denken, mit dem ersten Beginn ist schon alles erledigt. Doch es gibt immer eine Anfangs- und eine Enderfüllung einer Prophetie. Gehen wir zurück zur Apostelgeschichte 2. Die Leute fragten, was geschehen war. Petrus war vom Geist Gottes erfüllt und erklärte es. Er hatte recht damit, dass dies der Anfang der Joel-Prophezeiung war, aber es war nicht das Ende. Es war eine erste Bewegung des Heiligen Geistes in der Welt, wo der Geist Gottes heraussprudelte. Es war der Anfang der wahren Kirche Jesu. Doch die Erfüllung in ihrem vollen Umfang ist noch nicht vollendet. Nämlich, dass die wahre Kirche Christi aufsteht und Gott die Ehre gibt, dass Menschen vollkommen im vollbrachten Werk des Kreuzes laufen. Vor 30 Jahren, als ich auf einem Berg fastete, zeigte mir Gott diese Vision. Ich habe das lange in meinem Herzen getragen. Als ich vor ein paar Jahren starb, zeigte mir Jesus einiges im Himmel. Das veränderte viel für mich. Nun sehe ich vieles als Wirklichkeit, was noch nicht erfüllt ist. Wir leben in der unglaublichsten, intensivsten und spannendsten Zeit überhaupt. Wir gehen in die Zeitspanne hinein, wo sich die Prophetie von Joel komplett erfüllt. Gestern in unserem Mentoring waren Menschen von überall auf der Welt. Was Gott im Leben dieser Menschen tut, ist so wunderbar. Das Übernatürliche ist am Fließen. Es gibt Menschen, die in Ländern leben, wo das Evangelium verboten ist, und sie fließen im Heiligen Geist. Was Jesus mir wichtig machte, ist: Im neuen Bund liebt Gott den Mörder genauso wie das Opfer. Der Geist Gottes ist rund um die Welt aktiv. Deshalb ist dies eins der wichtigsten Dinge, die wir tun können. Triff diese Entscheidung für dich. Und zwar: Gott, ich möchte Teil dessen sein, was auf der Welt geschieht, egal was es mich kostet. Das ist die wesentliche Entscheidung, die du selbst treffen musst. Ich sage dir, es wird aufregend. Die Frage ist, was geschieht rund um die Welt? Wenn du ein Herz hast, das hungrig ist nach dem Wirken des Heiligen Geistes, wenn dein Herz weich und durchlässig ist für Gott, wenn es dein Herzensschrei ist, dabei sein zu wollen bei der großen Ernte, dann wirst du ein Teil dessen sein, was Gott auf der Erde tut. Wenn ich Jakobus, Johannes und Paulus lese und vergleiche und dazu die Prophetie von Joel anschaue, erkenne ich, wir landen allmählich auf dem Höhepunkt dessen, was Gott tut. Petrus und Jakobus schrieben damals: Habt Geduld, es wird kommen. Leute, es ist da! Gott zeigte mir so klar, es werden nicht die Talentierten, Begabten und Schlauen sein, die das bewirken werden, sondern diejenigen, die sich ganz hingeben. Es hat überhaupt nichts mit deinen natürlichen Möglichkeiten und Fähigkeiten zu tun, sondern allein mit Gott. Das müssen wir verstehen. Es ist jeder eingeladen. Ich habe das starke Bedürfnis, das hier zu sagen, und ich weiß, dass ich mich wiederhole. Ich bin eine Trompete Gottes in dieser Welt. Als ich heute Morgen aufwachte und Kontakt zu Jesus aufnahm, hatte ich das Bedürfnis, Psalm 121 zu lesen. Den kenne ich fast auswendig, ich habe ihn bereits in jungen Jahren gelernt. Ich meditierte also darüber und dachte nach. Dann las ich den Psalm in der Passion-Bibel. Diese Übersetzung macht Dinge leichter greifbar für uns. Hier steht in der Passion-Übersetzung: Ich schaue hinauf zu den Bergen. Das geschieht gerade jetzt. Viele Menschen suchen nach Hilfe in den Umständen, durch die sie gehen. Aber sie schauen auf das falsche Ziel. Sie suchen am falschen Ort, wer sie schützen und bewahren und ihnen helfen kann. Sie erwarten von falschen Dingen, dass sie stark und stabil sind und ihnen helfen. Weiter in der Passion-Bibel: Aber dann stelle ich fest, wahre Hilfe und Schutz ist nur im Herrn, dem Schöpfer von Himmel und Erde. Wenn die Menschen auf das Falsche schauen, erhalten sie keine Hilfe. Wenn sie auf Gott schauen, erfahren sie die Hilfe, die sie erwarten. Wir müssen immer einsehen, die einzige Hilfe kommt vom Schöpfer des Himmels und der Erde. Ich hoffe und vertraue, dass Menschen so ein Aha-Erlebnis haben, wie: Oh, ich hab's kapiert. Ich sehe so viele Menschen in verzweifelten Situationen. Sie suchen überall nach Hilfe, bei anderen Menschen, bei Versicherungen, indem sie sich bemühen, bessere Menschen zu sein. Sie tun alles ihnen Mögliche und sie merken nicht einmal, dass sie mit ihrem Herzen nicht auf Gott schauen. Aber wenn Sie dann auf Gott schauen, erkennen Sie, ah, ich hab's. Solange wir das nicht erkennen, schauen wir von Berg zu Berg und nichts hilft. Unser Herz ist enttäuscht und frustriert. Es ist sehr gefährlich, in Enttäuschung zu leben, denn das hat mit dem Herzen zu tun. Dann wird das Herz hart, wie es in Sprüche 17,20 steht. Ein ungläubiges Herz erfährt nichts Gutes. Wenn ich der Enttäuschung erlaube, mein Herz zu verhärten, kann mein Herz nichts Gutes mehr erleben. Dann habe ich auch nichts Gutes mehr im Leben. Wodurch du auch immer in deinem Leben gehst, es hat nichts mit deinen Umständen zu tun, sondern mit dem, was du gestern geglaubt hast. Denk darüber nach. Deshalb müssen wir auf unsere Herzen gut aufpassen. Immer, wenn unsere Hoffnung nicht erfüllt wird, ist unser Herz enttäuscht. Dann reagiert das Herz mit Durcheinander. Und dann kommt der mutmaßliche Beweis. Ich hab's ja gewusst. Ich wusste, dass ich wieder enttäuscht werden würde. Leute, Enttäuschung hat nichts mit dem zu tun, was irgendjemand getan hat. Ich gebe euch einen goldenen Schlüssel. Dein Ergehen hängt nicht von Umständen oder Personen ab, sondern mit dem, was dein Herz glaubt. Wenn dein Herz auf die Berge schaut, um Hilfe zu bekommen, hast du keine Chance. Wenn dein Herz feststellt, Hilfe und Schutz erhalte ich nur von Gott, dann kann dein Herz aufatmen. Daniel und ich waren letzte Woche unterwegs. Wir kamen erst gestern heim. Debbie, Daniel und ich waren lange beisammen und unterhielten uns. Wir teilten Lebensgeschichten miteinander, über die wir noch nie gesprochen haben. Das war eine unglaubliche Erfahrung. Wir unterhielten uns über sehr schmerzhafte Erfahrungen in unserem Leben. Mein Herz spürte den Schmerz dieser Erfahrungen. Zugleich war ich begeistert, wie wunderbar die schmerzhaften Erfahrungen mich in der Gnade Gottes zu dem machten, was ich heute bin. Ich dachte heute früh darüber nach, zusammen mit Psalm 121. Die Menschen gehen durch eine Situation, sie sind im Herzen enttäuscht. Andere Menschen gehen durch die gleiche Situation, sie glauben an Gott und erleben Hilfe. Der Unterschied sind die Berge. Ich bin sicher, das hilft. Damit löse ich meine Probleme. Kein Berg ist eine Sicherheit. Wir müssen unsere Herzen an den Punkt bringen, dass wir uns immer wieder auf Gott zurückbesinnen. Nur Gott ist Schutz und Hilfe. Dann werden wir nie enttäuscht sein. Die Kraft der Enttäuschung hat größere Auswirkungen, als wir denken. Wenn du dich auf den richtest, der dir helfen kann, wirst du nie enttäuscht werden. Das ist unmöglich. Ich lebe jetzt 53 Jahre mit Jesus. Als Teenager war ich etwas daneben, aber nicht viel. Ich ging nie weg von Gott. Nach 53 Jahren meines Weges mit Gott kann ich voller Überzeugung sagen, immer wenn mein Herz ihm vertraute, erlebte ich Hilfe. Da war niemals Enttäuschung oder Angst. Es gab Momente, in denen ich mich in meinem Herzen ganz hingegeben habe. Da legte ich alle Enttäuschung ab und hatte unglaublichen Frieden, Fülle und Überfluss und eine so tiefe Freude, dass ich es kaum fassen konnte. Aber unser Herz ist so darauf ausgerichtet, in Bergen Hilfe zu finden, immer außerhalb von uns, nicht in uns. Was also müssen wir tun? Ich gebe euch noch einen goldenen Schlüssel heute. Die Menschen haben eine falsche Einstellung, was Offenbarung angeht. Sie denken, dass Offenbarung uns übernatürlich von Gott gegeben wird. Seid ihr bereit? Ich glaube, dass die Offenbarung, die Gott uns auf diese Weise gibt, die Ausnahme ist. Offenbarung hat mit deinem Herzen zu tun, nicht mit dem Geist. Kannst du das annehmen? 1. Johannes 2 sagt, wir haben die Salbung und wir wissen alles. Worüber redet Johannes? Dein Geist hat all die Offenbarung der Fülle Gottes. Dein Geist hat die Offenbarung durch den Geist Gottes über die Lösung am Kreuz, über Jesus Christus, über das Wort Gottes, über Übernatürliches und Ewiges. Reinhard, ich habe diese Offenbarung nicht. Doch, du erlebst sie nur nicht. Es ist ein Unterschied, ob du die Offenbarung hast oder erlebst. Wenn du viel Geld hast und du hast es auf einige Banken auf der Erde verteilt und wenn du deine Millionen dann nicht von der Bank holen kannst, weil das Geld eingefroren wurde, dann kannst du damit nichts anfangen. Du hast das Geld, aber keinen Zugang dazu. Die Offenbarung, die die einzige Quelle der Weisheit ist, du hast sie in dir. Jetzt machen viele Menschen wieder einen Fehler. Sie gehen zu Gott und bitten darum. Nein, die Offenbarung ist im Geist da, aber dein Herz erlebt es nicht. Das müsst ihr lernen. Hört auf, Gott zu überzeugen, dass er euch mehr Offenbarung gibt. Greife selbst mit deinem Herzen darauf zu. Wenn die Offenbarung schon in dir ist, wie kommt es, dass jemand mehr Offenbarung hat als ein anderer? Ist Gott gemein? Hat er Lieblinge? Nein, sicherlich nicht. Gott hat kein Ansehen der Person. Wie du an dieses Wissen kommst, vom Geist ins Herz, das nennt sich Meditation. Dein Herz ist das Gefäß, die Offenbarung ist die Farbe, die Meditation ist der Pinsel. Die Farbe muss auf das Gefäß aufgebracht werden. Statt immer zu versuchen, Gott dazu zu bringen, dass er dir etwas gibt oder für dich tut, musst du viel mehr Zeit in Ruhe verbringen. Rede weniger zu Gott. Träume mehr mit Gott. Wow, das ist gut. Ich gebe euch ein praktisches Beispiel. Ich sage immer, Jesus, danke. Du bist so wunderbar. Ich schaue nicht auf das, was um mich herum los ist. Jesus, was hast du mir heute zu sagen? Wir sagen immer, Jesus, wir haben dir so viel zu sagen und mit dir zu teilen. So leben wir eine religiöse Beziehung zu Jesus. Heute saß ich auf meiner Couch und fragte, Herr, was willst du mir heute sagen? Und ich hatte das Gefühl, ich sollte Psalm 121 lesen. Ich schaue nicht, wie viele Verse oder Kapitel ich täglich lese. Die Bibel ist tot, solange ich nur Buchstaben lese. Das Wort Gottes ist die Farbe. Die Farbe macht kein Bild. Ich muss mit der Farbe malen. Die Farbe ist wichtig, aber ich brauche Energie, um mit der Farbe ein Bild zu malen. Als ich spürte, dass ich Psalm 121 lesen sollte, las ich den ersten Satz. Dann verbrachte ich 10 bis 20 Minuten damit, das auf mein Herz zu malen. Herr, in mir gibt es eine Müdigkeit, auf mich selbst gestellt oder auf Menschen um mich herum angewiesen zu sein. Ich sehne mich so sehr nach dir. So kommt die Offenbarung von Gott und aus seinem Geist zu dir. Gott wartet darauf, die Offenbarung in dein Herz zu bringen. Hört, was du an Offenbarung erlebst, hat nichts mit dem zu tun, was Gott dir gibt, sondern wie sehr du dich damit beschäftigst. Fast alle Offenbarung, die ich habe, kam nicht von außen zu mir, von den Bergen. Das sind wirklich seltene Ausnahmen. Ich liebe sie und ich schätze sie sehr. Aber die Mehrzahl der Offenbarungen habe ich, wenn ich sie vom Geist in mein Herz bringe. Was sagt die Religion? Lies und bete. Lies 3 Kapitel in der Bibel. Rede mit Gott über all deine Probleme. Leute, dabei erfahren wir keine Hilfe. Dabei verstehen wir nichts. Dabei lesen wir nur oder speichern einen Text ab, ohne ihn zu verstehen. Wie macht so ein Leben Sinn? Das ist tote Religion. Es ist deine Verantwortung, das Wissen vom Geist in dein Herz zu bringen. Du musst die Bilder in dein Herz malen. Dann gehe ich zum Wort zurück und lese den nächsten Vers, der da lautet: Dann stellte ich fest, meine einzige Hilfe kommt von dir allein. Das mache ich zu meiner Offenbarung. Es ist gefährlich zu denken, dass das Wort Gottes von außen zu uns kommt. Ich stimme hier auch der Lehre von Logos und Rhema nicht zu. Die Lehre von Logos und Rhema sagt, es gibt 2 unterschiedliche Worte für das Wort Gottes. Logos ist das Wort, das in der Bibel steht. Rhema ist das, was Gott mir offenbart. Du liest also die Bibel und plötzlich erkennst du etwas, das ist dann das Rhema. Ich stimme dieser Lehre nicht zu. Warum? Es stimmt, es gibt im Griechischen 2 Wörter für das Wort Logos und Rhema. Ich habe dann aber alle Bibelverse mit den beiden Worten Logos und Rhema nachgelesen und festgestellt, diese beiden Wörter sind austauschbar. Also bist du derjenige, der das Wort zum Rhema macht, nicht Gott? Was ist gefährlich daran, auf das Rhema-Wort von Gott zu warten? Wir warten, bis diese äußerliche Offenbarung zu uns kommt. Dann sind wir begeistert. Doch nach 3 Monaten ist die Begeisterung wieder weg. Wir leben wie zuvor. Daran verzweifeln wir schließlich. Rede weniger zu Gott, träume mehr mit Gott. Erzähle ihm nicht von deinem Problem. Er hat die Lösung des Problems. Ich schaue zu den Bergen, ich schaue zu Gott. Du allein kannst diese Offenbarung für dich zum Leben erwecken. Wie? Mit Zeit. Stell dir das vor. Meine Hilfe ist beim Schöpfer von Himmel und Erde. Was mich auch immer durcheinander bringen will, alle Umstände, es ist egal. Ich bin gesegnet, alles ist gut, weil er gut ist. Wenn du darauf wartest, dass Gott dir eine Offenbarung gibt, wartet Gott darauf, dass du die Offenbarung von deinem Geist in dein Herz bringst. Unglücklicherweise wollen viele Menschen nicht so leben, wie Gott sich das für uns gedacht hat. Lieber zahlen sie Geld für einen Dienst oder eine Hilfeleistung. Sie reisen einem Prediger hinterher, sie rufen einen Pastor an. Bete für mich. Wir müssen in Ruhe sitzen und begreifen, dass alles in uns drin vorhanden ist. Das ist mein täglicher Weg. So erlebe ich keine Enttäuschung. Meine Hilfe und Sicherheit und mein Friede kommt vom Herrn. Leute, danke, dass ihr mir zuhört. Das ehrt mich.